die göttliche komödie von dante das fegefeuer achter gesang librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz die stunde war's die schiffenden das sehnen heimwendet und ihr herz erweicht am tage da sie lebt wohl gesagt den süßen freunden und die mit liebe quält den neuen pilgrim wenn er von fern ein glöcklein hört des hallen den tag scheint zu beweinen der dahin stirbt als ich begann des hörens mich entschlagend zu schaun auf eine seele die sich aufrecht erhebend mit der hand gehör verlangte sie faltete und hob jetzt beide hände die augen fest dem aufgang zugerichtet als spräche sie zu gott mich rührt nichts weiter te lucis ante klang so voller andacht aus ihrem mund und mit so süßen tönen daß es mich meiner selbst vergessen machte darauf die andern allzumal ihr folgten süß und voll andacht durch die ganze hymne den blick gewandt zu den erhabnen kreisen jetzt leser such geschärften blicks die wahrheit denn also fein ist wahrlich hier der schleier daß es durch ihn hineinzudringen leicht wird ich sah die edle heeresschar stillschweigend darauf nach oben blicken gleich als ob sie etwas erwarte blaß und voll von demut und sah der höh entsteigend niederlassen zwei engel sich mit zwei entflammten schwertern so abgestumpfet und beraubt der spitzen grün gleich den eben erst entkeimten blättlein war ihr gewand das von den grünen schwingen bewegt sich rückwärts zog im winde flatternd nur wenig über uns zu stehn kam einer der andre ließ gen über sich am talrand herab das alles volk blieb in der mitte ihr blondes haupt wohl konnt ich unterscheiden doch in dem angesicht verging der blick mir wie an zu vielem jede kraft muß scheitern sie kommen beide von dem schoß marias begann sordell das tal hier zu bewachen ob jener schlange die alsbald herbeikommt drob ich nicht wissend welches pfad sie käme mich wandte ringsumher und eng mich anschloß durchschauert ganz an den betrauten rücken sordell drauf laßt zu tal uns gehn inmitten der hohen schatten daß wir dort sie sprechen denn euch zu schaun wird sie gar sehr erfreuen drei schritte nur mocht ich herab wohl steigen als ich schon unten stand und sah dort einen auf mich nur schaun als wollt er mich erkennen die zeit war's schon da sich die luft verfinstert doch nicht daß zwischen seinem blick und meinem sie kund nicht tat was erst sie hielt verborgen er nahte mir ich ihm o richter nino du edler wie erfreut es mich zu sehen daß du nicht warest unter den verdammten. Kein holder gruß ward zwischen uns versäumet, dann fragt er mich: wie lang ist's, daß du kamest zum fuß des berges durch die weiten wässer? O, sprach ich, mitten durch des jammers stätten kam ich heut früh und bin im ersten leben, erstreb ich, also wallend, gleich das andre. Als meine Antwort war vernommen worden, sah ich zurück Sordell und jenen Weichen, dem gleich, den etwas plötzlich hat verwirret. Der eine wandt sich an Virgil, der andre an einen, der dort saß, laut rufend: Konrad, auf! Komm und sieh, was Gott gewollt aus Gnade! Drauf gegen mich: bei dem besondern Danke, den ihm du schuldig bist, der so sein erstes Warum verbirgt, daß keine Furcht dorthin ist, wenn jenseits du der breiten Flut, sag meiner Johanna, daß für mich sie flehen möge dort, wo Unschuldige Gewährung finden. Denn nicht mehr liebt mich, glaub ich, ihre Mutter, da sie den weißen Schleier hat vertauschet, den einst zurück, noch muß die Arme wünschen. An ihr ist es gar leichtlich zu erkennen, wie lang im Weib der Liebe Feuer dauert, wenn es nicht Blick oft und Berührung anfacht. So herrlich wird nicht ihr Begräbnis schmücken, die Viper drunter Mailands Volk sich lagert, als es geschmückt der Hahn Galuras hätte. Also, sprach er, in seinem Angesichte den Abdruck jenes echten Eifers tragend, davon mit Maß und Ziel das Herz erwärmt wird. Mein Auge hing voll Sehnsucht nur am Himmel dort, wo die Stern am trägsten sich bewegen, dem Rade gleich, wo es der Achs am nächsten. Der Führer drum: mein Sohn, was blickst hinauf, du? Und ich darauf zu ihm: nach den drei Flämmchen, davon der ganze Pol diesseits erglühet. Zu mir der andre: die vier lichten Sterne, die du heut Morgen sahst, sind jenseits drunten, und diese stiegen auf, wo jen erst standen. Weil er so redete, zog ihn Sordello zu sich hin, rufend: sieh dort unsern Gegner! Und streckt die Finger, daß dorthin er schaue. Von jener Seite her, wo keine Schutzwehr das kleine Tal verschließt, kam eine Schlange, dieselbe wohl, die eben bittre Kost gab. Durch Gras und Blumen schlich der arge Streif hin, bald mit dem Kopf sich, bald dem Rücken wendend, gleich einem Tiere leckend, das sich putzet. Nicht sah ich, und drum kann ich drob nichts künden, die Habichte des Himmels sich bewegen, doch wohl, wie beide sich bewegt. Die Schlange, als durch die Luft die grünen Schwingen rauschen sie hört, entfloh. Es wandten sich die Engel auf ihren Stand zurück, gleichmäßig fliegend. der schatten der dem richter sich genähert als dieser rief verwendete die blicke von mir nicht während dieses ganzen angriffs soll jene leuchte die dich führt nach oben so vieles öl in deinem willen finden als bis zum blumenschmelz des gipfels nötig begann er wenn von Val-di-Magra oder dem land umher du hast wahrhaft'ge nachricht tu mir sie kund denn einst war dort ich mächtig mit namen hieß ich konrad malespina der alte bin ich nicht doch von ihm stamm ich den meinen weit ich liebe die hier läutert o sprach ich drauf zu ihm in eurem lande war ich noch niemals doch wo kann man wohnen durch ganz europa daß man sie nicht kenne der ruf der euer haus mit ehren nennet laut preist die herren er und laut die landschaft so daß davon vernimmt wer noch nicht dort war auch schwör ich euch so wahr empor ich gehn will daß euer ehrenwert geschlecht des ruhms sich des schwertes und der börse nicht entäußert sitt und natur gibt ihm ein solches vorrecht daß es verführt das schlimme haupt die welt auch geht grad allein des bösen weg verschmähend und er jetzt geh denn siebenmal nicht leget die sonn aufs neu ins bett sich daß der widder mit den vier füßen decket und umspannet eh diese meinung die du freundlich äußerst dir mitten in das haupt wird einschlagen mit stärkern nägeln noch als andrer rede wenn nicht des richterspruches lauf gehemmt wird. Ende von achter Gesang.